Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Mariam und Hevi, H&M. Und zwar heute werden wir uns mit der Frage, was ist dein wichtigster Ort, beziehungsweise wo ist dein wichtigster Ort, befassen. Und wir fangen damit an, indem wir die Mariam interviewen. Hallo. So, erzähl mir, was ist für dich ein wichtiger Ort? Diese Frage kann ich nicht genau definieren, denn ich habe viele Orte, in denen ich mich sicher fühle und geborgen fühle. Jedoch sind das keine Orte, sondern sind das zum Beispiel bei mir Menschen und Freunde, Familie, mein Freund und tatsächlich auch einige Orte, wie zum Beispiel die Schule. Aber nicht, weil ich mich da sicher fühle, sondern weil ich Schule mag. Und wie willst du das eigentlich genauer beschreiben? Also du sagst, das hat was mit einer Person zu tun. Aber wie gibt dir diese Person das Wohlgefühl, dass du dich an einem Ort so sicher fühlst? Was bringt dich dazu, dich so sicher zu fühlen mit der Person? Tatsächlich habe ich einige lustige Erfahrungen mit Menschen gehabt, die mir das Gefühl gegeben haben, dass bei ihnen kein sicherer Wohlgefühlsort gibt, sondern eher eine negative Reflexion von denen gibt. Und zum Beispiel bei meiner Mutter ist das so, dass es ein sicherer Ort ist, weil sie mir nun mal diese Geborgenheit gibt und die Sicherheit dafür, dass ich so sein kann, wie ich will und dass ich heute auch die Person bin, die ich bin, aufgrund von diesem sicheren Ort, wo ich weiter wachsen kann, wo ich mich entwickeln kann und wo ich einfach sicher bin und mein Leben leben kann. Und zum Beispiel sind meine Freunde dafür verantwortlich, also der sichere Ort, meine Freunde sind dafür verantwortlich, dass ich weiter hinauswachse, dass ich Spaß habe im Leben mit denen. Und im Gegenteil, zum Beispiel ist dann meine Mutter eher dafür da, dass, wenn es mir schlecht geht, dass ich zu diesem Ort gehe. Zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber ich tue es gerne in Bildern erklären, damit es jeder verstehen tut. Meinst du so ungefähr einen Fluchtort, Zufluchtort oder so? Ja, damit meine ich eher, dass ich so wie meine eigene kleine Stadt habe, würde ich sagen. Zum Beispiel jeder Ort ist für das zuständig, was es zum Beispiel tut. Zum Beispiel, wenn ich zu meiner Mutter gehe, ja, dann ist das wirklich ein Zufluchtsort, weil sie mir dann bei Problemen hilft oder bei anderen Sachen, wo ich Hilfe benötige und wo ich dann einfach mal Mama brauche. Und meine Freunde sind dann eher da, dass ich dann mit denen Spaß habe und dass ich mich weiterentwickle in Sachen, dass ich weiterkomme im Leben. Und zum Beispiel ist mein Freund eher da, dass ich natürlich auch Spaß mit ihm habe, aber er mir Liebe zeigt und er mir einfach zeigt, wie man sich selbst liebt, wie man selbstbewusster wird. Und das finde ich auch richtig schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Bei uns sind ein paar Flugzeuge, die ein bisschen lauter sind, deswegen. Ja, also ich verstehe dich auf jeden Fall. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du versucht hast zu erklären. Für mich ist das ungefähr auch dasselbe, beziehungsweise ich habe einen Ort, eher gesagt, und mit diesem Ort verbinde ich sehr viele Erinnerungen. Zum Beispiel, als ich frisch nach Deutschland geflohen bin im Jahr 2015, waren wir in Hessen, Bundesland Hessen, und später sind wir in die Nähe von Frankfurt gezogen, genau. Und dort habe ich eine deutsche Familie kennengelernt, die auch später zu meiner Pflegefamilie wurde, da meine Eltern nach Hamm ziehen mussten, weil sie hier ein Restaurant geöffnet haben und ich weiterhin meine Schule beenden wollte, habe ich die Gelegenheit gehabt, bei ihnen zu Hause zu leben. Und sie haben mich auch wirklich wie ihre eigene Tochter behandelt. Und dieser Ort, ich bin wirklich in diesem Ort aufgewachsen, seit fast 9 Jahren. Und ich habe da so viele Erinnerungen gesammelt. Schlechte Erinnerungen, so auch gute Erinnerungen. Wie ich mich auch weitergebildet habe, hat auch viel, viel damit zu tun, dass ich an diesem Ort war, mit diesen bestimmten Menschen, meiner Pflegefamilie. Für mich ist zum Beispiel auch so ein Ort sehr wichtig, dass ich mich alleine frei fühlen kann, dass ich mich selbst regenerieren kann, dass ich meinen Frieden finden kann, wenn es mir alles zu viel wird. Ich gehe einfach dahin, so, ich habe meine Ruhe. Vor allem, was mich auch an diesem Ort so sehr glücklich macht, die Erinnerungen, die ich mit meinem Freund zum Beispiel da gesammelt habe. Ich habe meinen Freund meiner Pflegefamilie vorgestellt und sie haben ihn auch positiv aufgenommen, was mir auch natürlich wiederum mehr wohlfühlendes Gefühl gegeben hat. Wohlfühlendes Gefühl? Und weiterhin mein Vertrauen gestärkt. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Für mich hat das wirklich ein Ort, wird durch die Menschen, die um dich herum sind, wird es dann aufgebaut und das wird zu einem Ort, wo du dich sehr sicher und wohlfühlen kannst. Also würdest du selber behaupten, dass die Menschen diesen Ort auch beeinflussen können? Auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wo wir hier sitzen, wir sitzen gerade auf der Terrasse. Das wäre für mich ein ganz gewöhnlicher Ort, dass ich würde mich jetzt weder unwohl fühlen noch wohlfühlen. Einfach ganz normales, neutrales Gefühl. Jedoch, ich sitze hier gerade mit dir und du und ich führen gerade diesen Podcast. Und damit habe ich jetzt auf jeden Fall Erinnerungen gesammelt hier. Und das ist ein Punkt von vielen, das mich an diesem Ort binden könnte, weil ich hier mit dir bin, mit dir zusammen lache, mit dir zusammen das aufnehme, Erinnerungen sammle. Ja. Mir kommen fast die Tränen. Oh, eine Umarmung. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Was würdest du denn sagen, ist kein sicherer Ort für dich? Kein sicherer Ort? Boah, da gibt es einiges. Also zum Beispiel meine Heimat wäre für mich kein sicherer Ort. Das hast du ja vorhin auch erwähnt. Ich höre nichts. Ah, doch. Hast du auch vorhin erwähnt, das ist für mich auch zum Beispiel kein sicherer Ort. Ich bin zwar dort geboren und meine ersten Lebensjahre habe ich dort verbracht, jedoch habe ich da keine Erinnerungen, die mich an diesem Ort so sehr verbinden können, wie ich das hier mir aufgebaut habe. Und vor allem ein Ort, wo ich mich nicht wohlfühlen würde, wären, wenn um mich herum Menschen sind, die ich nicht kenne, beziehungsweise die für mich, für mein Gehirn eine Gefahr sind. Da würde ich mich zum Beispiel unwohl fühlen, unsicher fühlen oder zum Beispiel, sage ich mal, wenn ich nachts irgendwo bin, das wäre so ein Ort, wo ich mich so unsicher fühlen würde. Aber würde ich nachts mit einer Person an einem Ort sein, die ich liebe, dann würde ich mich sehr sicher fühlen. Ja. Wie ist das für dich? Also erstens hast du das sehr, sehr schön gesagt und ich hatte vorhin gesagt, dass mein eher nicht sicherer Ort mein Heimatland ist. Auch wenn ich Irak liebe und es ein wirklich sehr schönes Land ist und ich meine Stadt liebe, in der ich geboren wurde, tue ich denken, dass das ein eher nicht sicherer Ort für mich ist, weil direkt an meiner Geburt 2006 dort viel Krieg herrschte oder anfing oder generell in meiner Stadt einfach eher nicht schöne Sachen passiert sind und tatsächlich denke ich auch deshalb auch, dass mein Land, in dem ich mich eigentlich am wohlsten fühlen sollte, was ich auch wirklich gerne tun würde, eher ein nicht sicherer Ort ist, weil da einfach so viel Krieg herrscht und weil da Menschen sind, die nicht Gutes tun und die uns nichts Gutes wünschen. Oder auch sterben. Ich habe viele Familienmitglieder verloren wegen solchen Menschen. Und deshalb denke ich auch, dass dort kein sicherer Ort für mich wäre, weshalb ich Zufluchtsorte suche und finde ich werde bei meiner Familie, bei meiner Freunde und natürlich auch bei meinem Freund. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich hier in Hamm, ich habe ja auch früher woanders gelebt, nicht in Hamm direkt, hier in Hamm jetzt schon seit 2012 bin und mich hier deshalb auch am wohlsten fühle, weil ich einfach schon so lange hier bin und es sind die Erinnerungen, die mich an diesem Ort erinnern. Nicht der Ort an sich, weil er so schön ist, Hamm, sondern weil mich die Menschen hier so beeinflussen ins Positive und ich jetzt auch meine Stadt in Anführungszeichen erlebt habe, beziehungsweise mit den Menschen so bilde, wie ich es haben möchte. Zu diesem Thema ist mir eine Sache aufgefallen, beziehungsweise eingefallen. Du hast Heimat angesprochen. Was ist für dich Heimat? Ist es der Ort, wo du geboren bist oder Ort, was du dir aufgebaut hast? Was ist für dich Heimat? Du hast es schon ein bisschen indirekt erklärt, aber kannst du das nochmal so in für dich persönliche Erfahrung ein bisschen erklären? Ja, klar kann ich das. Ich definiere das gerne nochmal. Heimat ist tatsächlich für mich bloß ein Begriff, wo ich geboren wurde, wo ich auch aufgewachsen bin für 6 Jahre. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass Heimat eher ein Ort ist, wo ich Zuflucht finden kann, wo ich mich wohlfinden kann und wo ich einfach das tun kann und das machen kann, was ich machen und tun möchte. Und deshalb würde ich jetzt eher behaupten, dass ich nach 15 Jahren in Deutschland Deutschland meine Heimat ist und ich mich auch sehr deutsch fühle. Und trotz dessen, dass ich im Irak geboren bin und eine christliche Irakerin bin, deshalb hatte ich auch viele andere Komplikationen, finde ich, dass Irak für immer meine Heimat bleiben wird und Deutschland ist halt einfach meine zweite Heimat und ja, genau so denke ich das. Das ist eine sehr schöne Antwort. Jedoch für mich wäre das was komplett anderes. Was denkst du denn, was der Begriff Heimat für dich definiert? Danke, dass du nachfragst. Für mich ist Heimat auf jeden Fall dieser Ort, wo du deine eigenen Wurzeln pflanzt und das selbst bewässerst, damit das wächst. Zum Beispiel, ich bin Kurdin, aber ich würde jetzt, es ist zwar meine Heimat, Nordsyrien, ist, Kobani ist meine Heimat, jedoch habe ich nicht diese Verbindung da, wie hier zum Beispiel, was ich mir hier aufgebaut habe in Hamm in den letzten 2 Jahren, die ich hier lebe. Ich habe Freunde gefunden, ich habe meine Schule besucht, ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Und wenn mich jemand wirklich so fragen würde, was ist für dich Heimat? Ich würde darauf nur antworten, Heimat ist für mich der Ort, wo du es dir selbst aufbaust, nicht wo du herkommst. Das ist unterschiedlich bei jedem natürlich. Man kann nie wirklich sagen, was Heimat wirklich ist. Es ist für jeden Menschen unterschiedlich, aber das wäre zum Beispiel meine Meinung dazu. Eine letzte Frage noch. Mariam, willst du noch was sagen? Ja, tatsächlich will ich noch kurz was erwähnen. Und zwar würde ich sagen, das hängt davon ab, wie lange man in seiner Heimat gelebt hat. Ja, natürlich. Ja. Du hast recht. Denn zum Beispiel war ich dort für 6 Jahre, an denen ich mich gar nicht erinnern konnte. Ich weiß bloß, dass ich in den Kindergarten ging. Und dann bin ich auch schon nach Türkei geflüchtet und jetzt nach Deutschland. Und würde ich da jetzt zum Beispiel, hätte ich da länger gelebt, hätte ich die arabische Schrift gelernt, hätte ich besseres Arabisch gelernt. Soll ich dir beibringen? hätte ich mir andere Sachen beibringen können, dann wäre das auch nicht meine Definition von Irak oder von meiner Heimat, der ersten, sondern hätte ich eine andere Definition. Und ich glaube, dass das genauso auch bei dir wäre, weil wir beide mit einem sehr jungen Alter nach Deutschland gekommen sind. Ja, du hast recht, auf jeden Fall. Absolut, stimme ich dir zu. So, eine letzte Frage zum Abschluss. Ja. Ketchup oder Mayo? Süß-Sauersoße. Sojasoße. So, wir bedanken uns fürs Zuhören und dass ihr eingeschaltet habt. So. Und nächste Woche am Mittwoch um 13.30 Uhr kommt dann eine neue Folge bei H&M Podcast. Genau, wir freuen uns schon drauf. Freuen uns, ciao, so süßen.